Deutschlandfunk Soundcheck. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Im Studio ist heute Günther Jansen. Ich kann mich noch gut erinnern, Mitte der 90er Jahre schrieb die englische Musikzeitschrift NME mal, dies ist die größte Band der Welt. Und gemeint waren damit nicht die Rolling Stones, Guns N' Roses, Metallica oder wer sonst noch alles in Frage kam seinerzeit. Auf jeden Fall dreht sich hier in den kommenden 2 Stunden musikalisch alles um eben jene Gruppe aus den USA, die vor 20 Jahren ihr erstes Album veröffentlicht hat. Unser Thema bis 3 Uhr, R.E.M. Ich weise jetzt schon mal am Anfang dieser Sendung darauf hin, 2 Stunden reichen bei weitem nicht aus, um auch nur ein Drittel der veröffentlichten R.E.M.-Stücke zu spielen. Vielleicht sind es sogar nur 20% oder 25%. Bis heute gibt es 12 R.E.M.-Alben, dazu eine Vielzahl verstreuter Aufnahmen, besonders auf ihren Singles, später CD-Singles, immer wieder bislang unveröffentlichtes Live-Aufnahmen. Also alles dies nur als kleine Anmerkung, als Erklärung, falls ein ganz bestimmter Lieblingssong heute nicht auftaucht. Aber immerhin schaffen wir 25 bis 3 Uhr. Zu Beginn eben die erfolgreichste R.E.M.-Single in den 80er Jahren, The One I Love. Bis unter die ersten 10 kam das in den USA Singles-Hitparaden. Gleichzeitig war es mitenthalten auf dem 5. R.E.M.-Album Document von 1987. Das erste Album erschien 1983, Murmur heißt es. Es wurde vom amerikanischen Rolling Stone gleich zum Album des Jahres gekürt. Zum Beispiel vor Michael Jacksons Thriller. Was für ein Start. Und mit diesem Stück beginnt es. Thank you. Zwei frühe R.E.M.-Aufnahmen, zuerst Radio Free Europe in der Version des Debütalbums Murmur von 1983, denn zwei Jahre vorher hatten sie das Lied schon einmal als Single aufgenommen für das lokale Hiptone-Label in Athens, Georgia in einer tausender Auflage, die aber rasch vergriffen war und genau den richtigen Weg ins alternative College-Radio fand. Zusammengefunden hatten sich die vier R.E.M.-Musiker schon 1980, das eigentliche Geburtsjahr dieser Band. Bassist Mike Mills, geboren am 17. Dezember 1958, Schlagzeuger Bill Berry, 31. Juli 1958, Gitarrist Peter Buck, 6. Dezember 1956, sowie Sänger Michael Stipe, der Jüngste, 4. Januar 1960. Ab April 1980 spielten sie zusammen, zunächst Coverversionen, Garagenpunk. Sie übten in einer umgebauten Kirche und sie nannten sich zuerst Twisted Kites. Der Name R.E.M. kam erst im Sommer desselben Jahres. R.E.M. als Abkürzung für Rapid Eye Movement, also die auch bei uns sogenannten REM-Phasen während des Schlafes, der nicht so tiefe Schlaf, in den man dann träumt. 1982 nahm die Band die Chronic Town EP auf, die schon auf ihrem neuen Plattenlabel IRS, und daraus stammte eben das Stück Wolves Lower. Und noch einmal die ganz frühen R.E.M., diesmal Wind Out, geschrieben auch schon 1980 und vier Jahre später im Zuge der Sessions für das zweite Album Reckoning aufgenommen, aber nicht mit enthalten auf dem fertigen Album und erst Jahre später veröffentlicht. Die frühen R.E.M. noch einmal Wind Out. We'll be right back. In der ersten Stunde des heutigen REM Soundchecks spiele ich hauptsächlich Sachen aus den 80er Jahren. Nach den 2 Uhr Nachrichten geht es dann um die späteren REM. Das waren eben 2 Stücke, die im Zuge des zweiten Albums Reckoning von 1984 aufgenommen wurden. Aber beide wurden schon ganz am Anfang der REM-Geschichte 1980 geschrieben. Wind Out und danach Don't Go Back to Rockville. Das geschrieben von Mike Mills. Auf den REM-Platten stehen immer alle Bandmitglieder als Komponisten, egal wer das Lied in erster Linie komponiert hat. Das kennt man ja auch von zum Beispiel Lennon McCartney. Auch da waren es meist Einzelkompositionen. Bei REM steht immer Barry Buck Mills Stipe. Später nach dem Ausstieg Bill Berrys nur noch Buck Mills Stipe. Von Anfang an waren REM ständig auf Tour, ca. 250 Konzerte im Jahr, quer durch die Vereinigten Staaten, auch ab Mitte der 80er Jahre schon in Europa. Dazu jedes Jahr ein neues Album. Die 4 Musiker haben sich ihre treue und große Fangemeinde wirklich fleißig erspielt. Und sie wurden die Vorreiter einer neuen Generation amerikanischer Gitarrenbands, wie etwa Rain Parade, Green on Red oder Replacements. Alternative Rockmusik der 80er Jahre, verwurzelt in Clubs, im College-Radio und gleichzeitig in der Tradition der 60er Jahre mit Vorbildern wie etwa den Byrds. About the passion, not Ich sagte es schon, im ersten Teil dieser Sendung geht es hauptsächlich um die R.E.M. der 80er Jahre, wie zum Beispiel eben zweimal Talk About The Passion vom Debütalbum Murmur von 1983 und dann Finest Work Song. Mit diesem Lied begann das fünfte Album Document 1987. Gleichzeitig war es das letzte Album auf IRS. Danach wechselten sie zum weltweit vertretenen und vertriebenen Warner Brothers Konzern. In dieser Stunde der älteren R.E.M. folgen jetzt aber schon mal zwei Beispiele der späteren Jahre. Gleich als erstes das Anfangsstück aus dem bislang letzten Album Reveal von 2001. The Lifting heißt dieses Stück. Und danach eine Live-Version von Losing My Religion, einem der allergrößten Hits der frühen 90er Jahre. Live aufgenommen im November 1992 und mitenthalt in einer CD-Single zu einem Stück aus dem 94er Album Monster. Und das ist eine ganze Reihe von CD-Singles mit extra Live-Aufnahmen, die praktisch ein ganzes eigenständiges Live-Album ergeben. Losing My Religion aus dieser Serie, aber vorher The Lifting. Gravity is holding you. Thank you. Nachher im zweiten Teil spiele ich noch einen weiteren Titel aus dieser Live-Bonus-Serie von CD-Singles Mitte der 90er Jahre. Das eben war natürlich Losing My Religion, eines der bekanntesten R.E.M.-Stücke überhaupt. Jetzt erstmal wieder zurück in die 80er. Das vierte Album 1986 hieß Life's Rich Pageant. Jedes neue R.E.M.-Album wurde nun ausführlicher besprochen, jedes verkaufte sich nun noch besser als die vorigen. Es war nur noch eine Frage der Zeit, dass eine richtig große Plattenfirma R.E.M. unter Vertrag nimmt. Ich sagte es vorhin, durch das ständige Touren und die regelmäßigen neuen Alben hatte sich R.E.M. eine wirklich stabile Fanbasis erspielt. Dabei waren die einzelnen Stücke oft gar nicht unbedingt offenkundige Hits, aber ich glaube, auf lange Sicht war das mit ein Schlüssel zum großen, dauerhaften Erfolg, dass dafür Musiker eben nicht nach dem schnellen Charterfolg schielten und sich nicht um den Mainstream kümmerten, sondern sich einfach glaubwürdig entwickelten und ihrer eigenen Linie treu blieben. R.E.M. Cuyahoga. Let's put our heads together. Yeah. Zum Schluss der ersten Stunde gibt es 4 REM-Stücke hintereinander, die allesamt nicht von Barry Buck Mills Stipe geschrieben sind, also 4 Coverversionen am Stück. Los ging's eben mit Last Date, einem der seltenen Instrumentalstücke von REM, im Original von Floyd Kramer. Bei REM war es die B-Seite der Single It's the End of the World as We Know It, 1987. Und noch so ein alter Schinken, The Lion Sleeps Tonight, 1961 ein Riesenhit für die Tokens. REM nahm dieses Lied mal 1992 auf und packten es mit auf die CD-Single zu The Sidewinder Sleeps Tonight, einem Stück aus Automatic for the People, das ja selbst inspiriert wurde von diesem alten The Lion Sleeps Tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Oh, we know it, oh, we know it. Darling, the lion sleeps tonight. Hush, my darling, don't cry, my darling, the lion sleeps tonight. Tease, see the way she wants. way she talks, 'cause everybody knows the things she does to please. She's just a little tease. In der Abteilung R.E.M. spielen Lieder von anderen, nach The Lion Sleeps Tonight eben Femme Fatale von Lou Reed für Velvet Underground, entstand im Umfeld zum zweiten Album Reckoning, aber erst später offiziell veröffentlicht. Und bis zu den Nachrichten jetzt noch Leonard Cohens First We Take Manhattan. Da wurden R.E.M. Anfang der 90er Jahre mal eingeladen, bei dem Tributalbum I'm Your Fan, The Songs of Leonard Cohen, mitzumachen. Ihre Wahl fiel auf eben dieses Lied, First We Take Manhattan. Bekannt wurde es 1987 durch Jennifer Warnes, hier aber einige Jahre später mit R.E.M. They sentenced me to 20 years of boredom, trying to change the system. I prayed for